Weihnachtslieder sind langweilig, es sind nur drei Riffe meistens. Es ist jetzt nicht so der Brüller. Achso, jetzt brauche ich den dritten. Das war, was habe ich gesagt? Habe ich F oder A gesagt? Gar nichts. Habe gar nichts gesagt. Das ist schlecht. C geht, dann brauche ich ein F. Achso. Nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe mit lockigem Haar, schlaf in himmlischer Ruh. Geht, schlaf in himmlischer Ruh. Und jetzt als Bank. Na ja, gut, wir läuten Weihnachten ein. Wie war jetzt? Hat es noch keine E-Mail, ja? Von den Affen? Nee, die Affen selber werden auch keine E-Mails schreiben können, wahrscheinlich, nehme ich mal an, oder? Keine Ahnung. Das muss der Erler schon selber machen. Die muss ich mir mal speichern, hier die Seite. Da. Hast du jetzt Ukulele-Weihnachtslieder von Google gespielt? Wie von Google? Ja, du guckst auf dem Bildschirm da. Ja, nee, ich habe nur die Griffe hier. Ich weiß ja die Griffe für die Weihnachtslieder. Ich weiß ja, das ist ein, also ich weiß, das ist ein C, ein G und ein F, ne? Stille Nacht zum Beispiel, ne? Ich muss nur gucken, wie ich das hier auf die, sieht man das? Du hast ja nur die vier, du musst dann die entsprechend die Finger setzen. Und das steht da im, ich kann ja den Link ja mal posten, dann seht ihr das, da ist das aufgemalt. Bisschen Musik. Also mein Lieblingsweihnachtslied ist ja Drummer Boy. Little Drummer Boy. Ramp-a-bam-bam. Ramp-a-bam-bam. So, also unten gibt's den Link für die Uku Guides. Genau. Uku Guides. Uku Guides. You will learn what the chords diagrams are for all the major chords. Nee, will ich nicht. Ich will einfach nur spielen. The Guide. Ja, genau. Und da stehen unten, wenn man ein bisschen runterscrollt, sind da diese Bildchen. Muss ich vorstellen, das sind die vier Seiten und die anderen Striche, das sind die Bünde auf der Ukulele, die man hier hat. Das ist Blödsinn. Also und dann kannst du. La la la. Was ist Blödsinn? Schon mal Blödsinn, geht doch. Nee, das sieht bei uns. Das ist. Wir Geocacher kennen das unter was anderem, ne, Gérard? Was? Das ist Blindenschrift. Blindenschrift. Das ist Blindenschrift. Guck das doch mal an. Blindenschrift. Can't always get what you want. No, you can't always get what you want. Oh ja. But if you try sometimes, aber das wird teuer. Das dürfen wir leider nicht machen. Aber ich glaube, die paar Sekunden. Außerdem auf Ukulele gibt es das, glaube ich, noch nicht offiziell, oder? Stones auf Ukulele? Boah, ja, gibt es bestimmt auch schon. Ich war ja heute in der Sauna, ne? Also, ja? Also nicht nur, dass ich hässlich bin, da laufen mir unwahrscheinlich unwahrscheinlich hässliche Menschen umher. Ja. Also ich sehe hässliche Menschen. Da war einer, der hatte so einen richtigen ranzigen Bierbau und hatte sich auf dem rechten Oberarm die Stones-Zunge tätowiert. Mhm. Und links, das habe ich nicht verstanden, da kannst du mir vielleicht helfen, ein grünen Apfel mit dem Beatles-Logo drin. Hatten die irgendwas mit dem Apfel, die Beatles? Ja, die Plattenfirma von Beatles war Apple Records. Ach, hier Apple? Siehst du, Apple Records, aber das hat nichts mit diesem angebissenen Apfel zu tun. Sondern so. Das ist, ja, Apple Records. Da habe ich auch noch so gedacht, das muss eine Jugendsünde gewesen sein von ihm. Ja, gibt Schlimmeres, ne? Ich liebe Mutti oder so. So. Ja, geil. Ich habe Leute gesehen, die haben sich Herde tätowieren lassen, davon mal abgesehen. Eine was? Pferde? So ein Herd. Nee, so ein Herd hinten mit Kochplatte drauf und so ein Gedöns. Das ist viel schlimmer auf dem Rücken. Ich fände ja immer noch eine Dartscheibe auf dem Rücken ganz spannend eigentlich als Tätowierung, ne? Dann läuft Girard am hinterher. So mit Dartscheibe gehe ich konform, da gibt es richtig geile Tattoos. So, ja. So ein Ausschnitt nur, weißt du? Das ist schon ein Ausschnitt. Das Ganze. Eine Freundin von mir, die hat das hier unten auf dem Unterarm quasi. Die hat sich ihre drei Pfeile tätowieren lassen und dann als Hintergrund so ein Ausschnitt von der Dartscheibe mit so einem, nicht so eine ganze, aber so angehaucht. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oh, dann? Freundinnen, die sich Ausschnitte tätowieren lassen. Macht mich nachdenklich. So, Apple Records. Habe ich mal unten in den Chat reingeschmissen. Da, ah, okay. Apple Records, Plattenlabel. Ah, okay. Und so. Dann kann man auf der Bildersuche bei Google auch, da findest du auch diesen grünen Apfel dann. Ah, ich kann das nicht. Granny Smith. Ich war eh immer der Meinung, die Leute, die Stones hören Beatles nicht, die Beatles hören Stones nicht. So hatte ich immer das Gefühl. Ich glaube, das war damals wirklich so ein Ding, dass es so Lager gab, ja. Aber heute ist man, glaube ich, etwas lockerer da an der also, Stelle. Wir sagen jetzt mal Stones Köln und Beatles Düsseldorf, ne? So. Dong, dong, dong. Schön auf der Hohenzollernbrücke sich treffen mit der Keule. Auf den Kopf hauen. Immer gern genommen. Ja. Bremen-Hamburg geht auch. Die mögen sich auch nicht, glaube ich. Die mögen sich auch nicht? Sind die sich nicht so grün? Ich weiß es nicht. Also irgendwie gibt es auch einen Spruch, das Schönste an Bremen ist die Autobahn nach Hamburg, glaube ich. Oder ach so, okay. Oder umgekehrt. Das kann sein. Da müssten wir andere Leute fragen, die aus Bremen kommen. Um uns das zu beantworten. Ja, oder die Hamburger. Die Hamburger. So. In Aachen ist das nicht, oder? Hat Aachen auch eine Feindesstadt in Belgien wahrscheinlich direkt, oder? Gerard. Köln. Immer auf dem Dom. Immer Köln. Nee, Gladbach ist da schlimmer. Also Köln und Gladbach ist hier sehr, in Aachener Ecke sehr, sehr verrufen. Okay. Aber das kursiert bei euch aber vom Fußball her, oder? Ja, das ist das mehr vom Fußball her wie alles andere, ja. Aber Köln-Düsseldorf ist, glaube ich, nicht vom Fußball her, oder? Die mögen sich an allen Sachen nicht. Also beim Karneval, bei dem einen heißt es Alaf. Beim Karneval nicht, beim Bier nicht. Alaf, Helau, genau, stimmt. Irgendwie, ja. Köln Alaf und Düsseldorf Helau, glaube ich, ne? Hellblau. Genau, Hellblau, genau. Düsseldorf Hellblau. Ja, weil der 11.11. ist ja gerade erst rum, ne? Das war ja hier groß Karnevalsanfang. Ja, die mussten aber, ich glaube, schon nach, doch, ja, die haben, glaube ich, nach einer Stunde schon den, wo, was ist das immer für ein Platz? Ich kann, oh Gott, wo die das immer feiern. Den haben sie auf jeden Fall nach einer Stunde abriegeln müssen in Köln. Roter Platz. In Gürze nicht, oder was? Ach nee, Roter Platz ist nicht in Köln. Nee, nicht der Rote Platz ist nicht in Köln, nee. Auf jeden Fall den Platz, wo die feiern, den mussten die nach einer Stunde abriegeln, weil einfach schon zu viel los war. Ging nichts mehr. Ja, ist klar, weil die ganzen Düsseldorfer da waren. Ja, genau. Wir wollten aber gescheit Karneval feiern. Wir spielen mal den Ball zurück an die Lara von der Auslandsschweizerin, die ja schwer über Köln gewettert hat in ihrem letzten Podcast, aber sich anständigerweise auch direkt zwei Sätze später bei mir entschuldigt hat dafür. So ist das anständig, so macht man das. So, 12 Karnevallieder, die man kennen muss. Jetzt pass auf. Wenn ein Trömmelchen geht. Jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt geht los. Ich trinke mal einen Schluck vorher. Na, warte, ja, dann muss ich immer, warte. Das hilft. Oh, Prost, Gerard. Ja, Prost. Das hätte ich jetzt so gern gesehen, wenn ich alle so angucken, so, das stimmt mit dem nicht. Du, ich war ja da als Musikschaffender, da guckt keiner richtig. Das ist, der schon wieder. Okay. Musikschaffner? Musikschaffender. Echte Freunde. Ja, klar. Echte Freunde, stand zusammen. Ist das nicht sowas wie gute Freunde kann niemals trennen? Ist das nicht so ähnlich? Ja, ich glaube, eins der bekanntesten Lieder von den Höhnern, ne? Von der Höhner, genau. So, was haben wir denn als nächstes im Angebot? Brings. Super Jalezik. Ja, das muss, der muss natürlich sein. Ne? Ja, das ist schon. Das kenne ich auch. Das habe ich noch in eine Disco aufgelegt. Von der CD-Scheibe. Von der CD-Scheibe. Von der CD-Scheibe. Ja. So, Blackfoes in unserem Viertel. Ja, nee. Ja doch. Nee. War doch passiert, das eine, das ist klar. Das Einzel, was man hat, schon alle Jange la. Warte mal, das ist auch in G. Aber ich weiß nicht, kriegen wir dann wirklich Ärger, wenn wir das jetzt anspielen, oder? Ich mache mal aus. Doch. Nee, lass doch. Wir zitieren das einfach so. Und hören auf zu singen. Also, einmal Prinz sein ist noch dabei, Optimat ist noch dabei. Trink doch eine mit. Trink doch eine mit. Stell die Stille so an. Und so weiter. Belastete Dom in Kölle ist natürlich klar. Und dann, solange wir noch am Leve sind. Ja, und der Karawaner zieht weiter. Das muss natürlich auch. Ja, okay. Das genau. Ist ja von der Höhe noch, ne? Genau. Und was ich ja zu Karneval immer gerne höre, ist Bab. Oh, nicht für Kuchen, Lück, blieb ich Karneval he. Nee, das kenne ich nicht. Nee? Nee. Das ist das Anti-Karnevalslied von Bab. Weiß gar nicht. Ich habe letztens hier Fest und Flauschig gehört. Da haben sie auch gesagt, Bab, die haben, also die versteht ja eh keiner, die haben eine eigene Sprache erfunden. Ja. Alles klar, sonst, wenn man da Olli Schulz und Jan Böhmermann verstehen das nicht. Ich verstehe das. Der Gérard müsste das auch zum größten Teil eigentlich verstehen können, oder? Das ist nicht so weit. Ja, weg von doch euch. Zum größten Teil schon. Ja. Das ist vom Öscherplatt nicht wirklich weit entfernt. Ja, würde ich auch meinen. Der versteht ja gerade die ganze Welt nicht, der Gérard. Wie soll er denn Kölsch verstehen? Alter, warum hast du eigentlich solche Nebelschwaden bei dir? Was ist denn da los? Ist deine Kamera so schlecht oder hast du... Nein, ich bin am Rauchen und vor allen Dingen habe ich hier nur so diese kleine Funzel hier, nur diese kleine Nachttischlampe, weil bei mir alle Lampen, eben wo ich hier reinkam, aus... Ja, meine Boden haben sich verabschiedet. Ich hab keine egal, was du jetzt sagst, alle Lampen sind... alle Lampen genau, an. Alle Lampen ja, sind jetzt, an. Jetzt muss ich aber mal fragen, Gérard, hast du denn kein Fenster, was du aufmachen kannst? Da sag mal das. Doch, aber dann wird es kalt, ey. Wir haben hier Minusgrade. Also für die Zuhörer vielleicht, also falls wir das hier raushauen, das Ding. Wir haben parallel heute mal wieder zum Raucherbalkon den Google-Hangout auch laufen. Das heißt, wir drei können uns sehen und schauen, was der andere macht. Und bei Gérard ist mehr so Smoke on the Water im Moment. Nebel des Grauens. Nebel des Grauens. Weil Klaus hat nämlich jetzt schnell. Weil ich habe jetzt schnell? Ja, schnelles Internet. Ja, schauen wir mal. Ist ja mal ausprobieren. Es fällt also, aus der Wand. Also, es fällt aus der Wand, ja. Hast du ja, denn mal jetzt, da wahnsinnig viele Kabel dran gebohrt an die Wand, aber wenn das so sein muss, dann ist das so. Hast du Speedmessung schon gemacht? Ja, habe ich gemacht. Irgendwas. Für mich ist ja der Upload wichtig, wenn wir hier so Geschichten machen wollen. Der liegt irgendwo bei 5 Mbit, wenn ich das richtig gedeutet habe. Und das ist das, was ich haben will. Ja, das ist bei dem alten stand eine Null und dann kam ein Komma und dann kam eine Neun. Also, okay, dann ist es schnell. Ja. Es wird wohl jetzt erstmal so tun, denke ich. 0,133 Periode. Ja, vor allem das Charmante ist ja, da gibt's ja auch immer so Religionskriege, wo machst du deinen Internet-Account und wo holst du dir das Internet her? Ich habe das jetzt absichtlich bei Kabel Deutschland gemacht, weil die nicht über Telefon, sondern über diese Fernsehkabel. Ja. Weil Telefon ist ja schon besetzt durch das Internet, was meine Frau und die Kinder benutzen. Und dementsprechend dachte ich mir, das wäre eine gute Idee, das über diese Kabelleitung zu machen. Da bin ich allein. Könntest du jetzt auch wieder Fernseh gucken? Ich könnte damit auch, ich habe das aber nicht mitbestellt. Ich habe nur Internet bestellt. Bei denen. Internet und Telefon, glaube ich, ist dabei. Diese Fernsehoption habe ich ausgemacht, weil ich habe ja keinen Fernseher. Was soll ich damit? Na ja, gut, muss ich mir einen Fernseher kaufen. TV-Karte für den PC. Ja, super. Nee, aber war ehrlich, was willst du denn im Fernsehen schauen? Du hast doch Netflix, du hast Amazon, du hast notfalls diesen, was habe ich hier noch, diesen Online-Videorekorder, wo du dir Sachen runterladen kannst. Gibt es das überhaupt noch TV-Karten? Gibt es das noch? Ist das nicht auch schon oldschool? Ja, ich glaube, mittlerweile geht alles über DVB-T, ne, eher dann, weil was so rechtmäßig angeht. Das wird abgeschaltet. Ich wollte gerade sagen, wollen wir abschaffen, denke ich, genau. Ja. Weiß ich, habe das auch noch nie benutzt, das Zeug, das ist mir, weil, kriege ich dann ARD und ZDF, das sind zwei Sender, die ich grundprinziplich eh nicht gucke, dann brauche ich dann auch nicht für DVB-T. Ja, das ist auch richtig. Also, wenn ich Klaus jetzt so sehe, Klaus ist jetzt so ein richtiger, Klaus ist eigentlich so ein richtiger Hosenträger-Typ. Du könntest auch Hosenträger tragen. Ja, habe ich drunter. Habe ich unter dem T-Shirt. Unter dem T-Shirt drunter. Ich damit, sagen, damit die Unterhose hält, weißt du? Oh Gott. Lass mich mal eben, warte mal. Oh, tatsächlich, die Aufnahmetaste läuft. Oh. Nee, ich hab gedacht, du hast Hosenträger an, aber das ist, das hast du eine Jacke an? So eine Trainingsjacke? Ach so, ja, ich habe so eine Jacke an, das ist so weiße, hier da, die, der Reißverschluss ist so weiß abgesetzt, leider. Ich wollte eigentlich eine ganz schwarze haben. Das ist so eine mit Kapuze hier. Wie heißen die? Hoodies heißen die jetzt, habe ich mich aufklären lassen. Ne? Hoodies. Jo. Kannst du yeah, den mein Bezirk, mein Blog, meine den Rapper machen, genau. Hey. Ja. Wir müssten das Video eigentlich auch veröffentlichen irgendwo. Ich glaube, das wäre schon lustig. Aber das gibt's halt nur, wenn man live auf dem Balkon dabei ist. Dann kann man sich hier bei Google Hangout mit dazu hängen. So, soll ich nochmal mit der Trillerpfeife für die Zuhörer, ja, oder? Ja, mach das. Ich nehme den Kopfhörer weg. Ne? Nee, das ist zu laut. Ich kann das mit dem Mikrofon nicht handeln. Aber sie wäre da. Ich habe nämlich eine Trillerpfeife gefunden und werde dann demnächst Podcasts abpfeifen bei der nächsten Night of the Pods. Dann pfeifen wir live ab. Oder? Viel schlimmer ist die Farbe der Trillerpfeife. Was denn? Das ist ein zartes Rosa. Das ist pink, ja. Ja, das ist, weiß ich immer nicht. Ist das rosa, pink, Flieder? Da gibt es ja die unterschiedlichen Farben. Hello Kitty Pink. Ach so. Ja. Das kann natürlich sein. Ja, aber funktioniert auf jeden Fall. Machen wir jetzt nicht. Ist zu laut für alle Beteiligten. Vielleicht schneide ich die mit rein im Abspann. Mit schön viel Hall. Das werden wir dann sehen. Oh mein Gott, du darfst Klaus sagen. Das musst du jetzt nicht so. Wo geht das eigentlich immer hier hin mit unseren Raucherbalkonfolgen? Eigentlich war das doch hier so eine Auffangstation, ne? Hier so für kleine Delfine und so. Ja. Oder Seerobben. Ja, ich glaube, die meisten sind jetzt halt selbst schon mit Podcasts unterwegs, wo wir ein bisschen unterstützt haben. Und ja, neue Podcasts, weiß ich nicht, ob die uns noch brauchen, jetzt um hier technische Infos. Du findest ja mittlerweile alles im Netz und ja, macht ja nichts. Aber wir freuen uns natürlich, wenn Leute kommen. Das ist ein anderes Thema. Deswegen treffen wir uns hier und reden dummes Zeug. Ja, ist auch okay. Genau, macht ja auch mal wieder Spaß. Genau, kostet ja nichts. Also ich weiß, unsere Woodstock-Folge kam sehr gut an. Da haben wir den Zahn der Zeit getroffen. Zumindest bei deinem Bruder. Bei meinem Brüderchen, ja, das stimmt, ja. Das ist richtig. Der wird uns wahrscheinlich auch mal besuchen kommen. Heute hat er getwittert, heute hat er keine Zeit, aber den werden wir auch demnächst mal irgendwo hier in diesem Umfeld Podcast irgendwo zu hören kriegen. Wahrscheinlich auf dem Balkon oder im Labor, weiß ich noch nicht. Sag mal, ist das eine Antenne, die du auf dem Kopf hast, oder liegen die Haare einfach nur scheiße? Meine Haare liegen heute sehr schön. Ja, geile Frise. Die Frisur hält. Geile Frise. Ich hab meinen Hut gar nicht da. Mein Hut ist im Proberaum. Ich musste heute übrigens nochmal richtig scheiße schreien. Ich habe mir die Raucherbalkon-Folge angehört. Ich wusste gar nicht mit dem Folgentitel, mit der Mattel-Bowle, was anzufangen. Ach, hast du schon wieder vergessen gehabt, oder was? Ja, ich habe das total, ich habe am Boden gelegen, weil du schreibst, der Folgentitel, Mattel-Bowle. Kommt aber vor. Ja, das Schlimme ist, wenn ich jetzt einkaufen gehe, ich gucke jetzt jeder Popo unter das Röckchen. Sauber. Oh Gott. Entschuldigung, kann ich mal kurz ihre Schaufensterpuppe begutachten? Ich würde gerne die Hose anprobieren, die Schaufensterpuppe anhat. darf man bei Werbemillionär Fragen einreichen? Ja. Wie heißt das Geschlechtsteil bei den Schaufensterpuppen? Genau. A, Mattelbeule, B, Lego-Knubbel. Ja, Ja, weiter. C, Pokémon Horn. Pokémon Horn. Oder Antwort D, ein Kasten Bier. So. Oh Mann. Ja, an der Stelle würde ich mal vorschlagen, hört ihr alle mal ein bisschen was von unserer Spotify-Playlist und der Papa geht mal auf Klo. Bis gleich. Müssen wir jetzt eine Raucherbalkon-Spotify-Liste anlegen? Die, schön, ja. die schönsten Weihnachtslieder im Karnevals-Remix. Oh mein Gott, ey. Was hast du da? Lego-Nuppi? Nee, Lego was? Lego-Knubbel. Das wäre eine Idee. Eine Raucherbalkon-Spotify-Liste. Dann sagen sie wieder alle, wir machen das nach. Ja, schon mal wieder. Nee, ich muss meine, ja nicht sein. Hörst du Fest und Flauschig? Ja, klar. Also, das Lustige ist immer daran oder so, ich kenne da nicht einen Interpreten von. Nicht einen. Ich habe mir die Playliste von dem mal angehört. Ich finde, die ist ja gerade von dem Böhmermann, die ist ziemlich so Rap-lastig und ich hasse Rap. Ich finde es so ätzend. Vor allen Dingen hat er sich irgendwie für meines Erachtens mal die schlechten Rap-Lieder rausgesucht. Ich kann damit nicht wirklich viel anfangen mit der Playlist. Also, das sind vielleicht 2, 3 Lieder, die ich wirklich kenne. Genau, wir machen das jetzt nach hier. Wir machen aber nicht Spotify, wir machen Musikvideos. Es gibt ja, also, das kann Klaus da mal, ich, das können wir doch einfach mal machen. Das wäre doch mal schön. Es gibt ja unwahrscheinlich beschissene Musikvideos und es gibt unwahrscheinlich gute Musikvideos. Finde ich. Ja, gibt's sehr, sehr gute, ja. Teilweise. Aber genauso viel Schrott auch, wenn man bei YouTube mal so nachguckt. Ich bin ja, wenn ich so Lieder suche, ist meine erste Anlaufstelle halt YouTube. Ne? Aber nicht um das Video zu gucken, sondern die Musik ist einfach einfacher, als wenn ich mir das jetzt bei Spotify irgendwo raussuche oder anderswo. Das werden wir Klaus mal fragen, das führen wir jetzt ein. Wir machen das jetzt nach. Wir machen das mit YouTube-Videos. Ja. Mein erstes ist schon Ich und mein Holz. Boah, ist das schlecht. Kennst du das nicht? Nee. Gib das Lied einfach mal als Ich und mein Holz. Nee, das kann ich ja nicht machen. Ich habe ja mein Mikro auf. Das mache ich dann mal in Ruhe. So, ja. Aber das können wir dann mal machen. So, YouTube-Playliste, dann legen wir einen Raucher. Genau, das machen wir. Wir legen einen Raucherbalkon. Das kann man doch. Man kann doch so Playlisten erstellen. Und dann kann man die doch, glaube ich, verlinken bei YouTube. Ne? Ich glaube, ja. Genau, das machen wir. Dann machen wir auch so immer so Pausen und sagen, wir machen jetzt Pause. Und gucken, Klaus ein bisschen mehr schneiden. Ja. Ich wünsche mir bei der nächsten Pause das Lied Guck, guck. Das sind die Woodies, das Fichtel-Lied. Das ist sehr schön. Wo hat denn der Klaus die Toilette? Im Westflügel oder was? Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt hier nur so ein Standbild. Ach, was ist das? Für mich sieht das gar nicht aus wie eine Rückenlehne. Das ist aber die Rückenlehne von dem Stuhl bei ihm, ne? Das sieht eher aus wie so ein Wagenrad, finde ich. Oder. Ja, genau. So ein altes Wagenrad von so einer alten Holzkutsche. Oder hier so ein, hier von so einem Schiff, so ein, wie heißt das Lenkrad von so einem Schiff? Steuerrad, oder? Ruder, ne? Ruder? Ruderrad? Steuerrad? Gute Frage jetzt. Ruder? Ja, Ruder könnte auch sein, ne? Aber siehst du zufällig im Hintergrund die Tanzstange, die bei Klaus darf? Ja, ich sehe die. Hinter dem Stuhl. Ist der jetzt pinkeln oder muss der, ich weiß nicht. Der ist wieder ein bisschen Atmo aufnehmen für seinen Podcast. Genau, der bringt eine eigene CD raus mit Soundeffekten. Ja. So, ja. Also Geschirrspülmaschine einräumen, Klo gehen. Pommesmaschine, die macht auch Töne. Die Tiere im Stall machen auch Töne. Ja, aber da darf der nicht rein, der hat ja eine Pferdehaarallergie. Das können ja die Kinder machen. Die können das Zoom bestimmt auch bedienen. Natürlich schon mega geil. Ich habe eine Pferdeallergie, aber habe einen Pferdehof. Ich glaube, der hat gar keine Pferdeallergie. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock auf den Stall. Ja, das kann natürlich auch sein. Das kann man einfach sagen. Ist so. Ich habe Katzenallergie, keinen Bock auf Katze. Hundeallergie, keinen Bock auf Hund. Ist so. Du hast keine Haustiere, ne? Doch, ich habe einen Hund, eine Katze, einen Hamster und einen Bartagam. So eine Echse. Ja, quasi die Bremer Stadtmusikanten. Richtig. Und wenn meine Frau mich lässt, habe ich demnächst auch noch wieder eine Schlange. Da sind wir aber noch auf der Findungsphase. Ich suche mal eine Schlange. Ah, okay. Jetzt kommt da jetzt der Onkel hier, der zieht eine Strippe. Ah, jetzt hört er uns schon mal wieder. Ja. So. So klar, ja, wir haben eine. Herzlich willkommen zurück. Ich habe natürlich vergessen zu sagen, welches Lied ihr anhören müsst. Das Nein, pass auf, wir haben eine großartige Idee. Okay. Wir werden das wirklich so machen, wie du das gerade sagst. Wir werden das klauen und abkupfern von Fest und Flauschig. Wir machen. Na. Doch, pass auf. Okay. Ja, pass auf. Wir werden, das mache ich morgen gleich, ich richte ein Raucherbalkon-Konto ein bei YouTube. Wir werden eine YouTube-Video-Playliste machen. Dann sollen sich mal Videos angucken, weil ich habe mich gerade mit Gérard unterhalten, es gibt ja mal gute und mal schlechte Videos. Und dann werden wir ab und zu auch mal so eine Pause einwerfen, so 3-4 Pausen pro Raucherbalkon-Folge. Und dann sollen die Leute sich einfach die Videos angucken und die schmeißen wir dann halt immer auf diese, da müssen wir noch einen Namen finden für die Liste. Also, wie heißt sie? Fidium Bumsi heißt sie, glaube ich, bei Böhmermann Schulz, ne? Und ja, finde, bei uns heißt sie Raucherbalkon. Genau. Also, wie kreativ. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Und, also ich werde so eine YouTube-Playliste einführen und, Okay. Also ich weiß nicht. Für 2017 dann. Ja, wir können das ja demnächst mal anfangen. Vielleicht fangen wir heute Abend an oder so. Also mir schwant für meine Pinkelpause, es drückt nämlich auch schon so ein bisschen, aber ich halte es jetzt noch ein bisschen aus, es wäre ja schlecht, wenn wir jetzt eine Pause machen oder so. Also du kannst ja mal sagen, was dein Musikvideo gewesen wäre, wenn wir das schon beschlossen hätten. Was hätten denn die Leute jetzt sich für ein Video anschauen müssen? Ja, Shine on Your Crazy Diamond von Pink Floyd, 12 Minuten 71. Alles klar, wunderbar. Man muss ja auch ein bisschen Zeit haben, man will sich ja nicht so stressen da. Nee, aber das muss ich mir morgen mal in Ruhe angucken. Man kann eine Playlist, eine Playlist klicken und die kann man, glaube ich, öffentlich machen. Und das können wir, dann hat der Raucherbalkon demnächst eine YouTube-Video-Playliste. Okay, ist eine Idee, können wir machen. Das ist doch schön, ne? Also, gut. Siehst du, also ist zwar so ein bisschen nachgemacht, aber ich meine, aber Videos finde ich gut. Ja, es solange wir nicht selber singen dürfen, müssen wir irgendwas machen an der Stelle. Ja, genau. Kann ja da nicht immer hinterher stehen. Ja. Und dann wird's immer in den Shownotes die aktuelle, da gibt's immer dann den Link, also das ist immer dann so ein schon gesetzter Link für die YouTube-Playliste vom Raucherbalkon. Ja, genau. Gute Idee. Machen wir so. Daumen hoch. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass meine Heizung nicht funktioniert hier in dem kleinen Zimmer und ich habe die mal kurz entlüftet. Jetzt funktioniert sie wieder. Ich hab die mal kurz entlüftet. Es wurde nämlich langsam kalt hier. Okay. Kam da jetzt heiße Luft raus oder Wasser? Nee, da kam erstmal nur Luft raus und jetzt kam ein bisschen Wasser mit raus, ja. Aber das ist ja immer so, du musst ja im Winter, weißt du, wenn die Sommer vorbei sind, die Heizung hier komplett abgeschaltet, nur für warm Wasser. Und dann funktioniert hier keine Heizung im Endeffekt. Und jetzt im Winter muss ich natürlich wieder alle wieder lüften, die Heizkörper. Ja, ist gerade, du bist eben unterm Dach irgendwo, oder? Genau. Ja, genau. Dann ist nach oben ist immer schwierig, das heiße Wasser hochzukriegen. Okay, Klaus, ganz kurz für die YouTube-Playliste. Ja? Wir haben eine Raucherbalkon Google-Mail, Gmail-Adresse haben wir, ne? Ja, klar. Raucherbalkon@gmail.com, ne? Gmail.com, ja. Super, habe ich morgen früh gleich was zu tun. Sollte eigentlich auch im Impressum stehen, warte, ich schau mal eben nach. Falls man uns mal einen Audiokommentar schicken will, kann man das zum Beispiel über diese Mailadresse hervorragend tun. Oder andere Dinge, die man uns mitteilen möchte, die nicht über Twitter gehen sollen. Dann hast du da noch ein bisschen Klopapier im Ohr hängen, Klaus? Was? Hast du da noch Klopapier im Ohr hängen? Was? Nee, das sind Tampons. Kannst jetzt auch Tennis spielen. Genau, da kann man nämlich mit Reiten, Tennis spielen und segeln. Oh, Mensch, Klaus. Stand früher drauf. Ja, raucherbalkon@gmail.com steht im Impressum auch. Also. Mensch, Klaus, da musst du ja immer, wenn wir so eine Pause machen mit diesen YouTube-Videos, dann brauchen wir auch so kleine Trailer oder so. Da musst du dann so kleine Ukulelen-Dinger, genau. Ja. Die musst du reinschneiden. Du bist ja Profi. Der Raucherbalkon. Gleich geht es weiter. Schalten Sie nicht ab. Und notfalls habe ich eine Trillerpfeife. Die Trillerpfeife des Todes. Oh. Ja. Ja. Für mehr Spielzeug im deutschen Podcast. Warte mal, ich habe hier noch so eine Kiste stehen, mal gucken. Ein Spielzeug. Ja, ja, das habe ich nämlich gerade. Das ist ein Wal. Oh. Kennst du die? Die sind, ja. Die haben, der hat vorne so ein Loch, die kannst du mit in die Badewanne nehmen, dann ist der wie so eine Spritzpistole, ne? Ne, dann so auf. Das geht auch mit Bier. Moment, ich probiere das mal vorsichtig aus. Ja. Nein. Alter, wie hieß dieses Pink Floyd Lied? Ich such das gerade mal. Shine on your crazy diamond. Du, du, du, du. Das ist nix, das brauchen wir nicht. Noch ein bisschen rumkramen hier. Ich suche halt Sachen, die vielleicht Geräusche machen, das wäre schön, aber habe ich keine. Keine Sachen, die Geräusche machen, gerade hier in der okay. Kiste. Die falsche Kiste, das ist die Kiste ohne Geräusche. Schade, schade, schade. Oh. Schade, schade, was ist das denn? Ein gelbes Dingsi. Ein gelbes ja. Dingsi. Kann man nicht identifizieren, ne? Ne, ist so. Das zwei. Ist wie sieht denn das? Das sind zwei so vier. Zwei so ein Winkel ist das. Ja, aber frei verschiebbar. Das ist ein Zollstock, wo die. Wo Zollstock für Anfänger. Wo die Zahlen drauf sind. Oh, der, stimmt. Oh, jetzt sehe ich es auch. Da sind auch Zahlen drauf, tatsächlich. Ah, okay. Schau, da sind. 1 sind die 2, 3, 4, 5, 7, okay. Ja, das ist Profi-Werkzeug. Das hat nicht jeder. Ja, aber wenn du dann die YouTube-Playlist hast, dann können wir auch eigentlich das Hangout hochladen noch hier direkt. Aber das ist mit dem Ton dann blöd, ne? Dass man den synchron kriegt. Das ist dann ein bisschen schwierig. Das ist schwierig, ja. Das ist schwierig. Das wäre eine Aufgabe für einen Gerard, um sich mal mit so Sachen mal zu beschäftigen. Zu beschäftigen, genau. Hast ich du weiß, noch nicht, ob ich das Video hier aufnehme. Du hast ja noch eine Woche Zeit, oder? Ich habe noch eine Woche Zeit, ja. Genau, da geht doch einiges. Oh, ich habe eine Videokassette gefunden. Hat von euch noch einer so ein Abspielgerät dafür? Ja. Echt? Nee. Meine Oma, ich leibe das immer aus, wenn meine Tochter VHS-Kassetten also, gucken will. Ja, da. Schupp. Alte Videokassette. Ich fand das. Weihnachten 2002. Okay. Ich fand das total lustig. Ich hatte ja bei meiner Raucherbekommenfolge, ich war beim Kumpel vorhin und der sagte immer, ja, du guckst immer Netflix und Amazon Prime. Ich gucke die ganzen alten coolen Filme und dann sagt er, guck mal, was ich geguckt habe. Und da habe ich mich bald kaputt gelacht. Der hat sowas geguckt wie, kennt einer von euch noch Bloodsport? Nee, sagt mir das nichts. Jean-Claude Van Damme. Klaus, jetzt hilf mir mal. Warum hast du nur pinkes Spielzeug? Du hältst jetzt einen pinken Smiley-Ball hier rein. Der hat drei Mädels. Ich habe drei Töchter und eine Frau. Was erwartest du? Der Bob kam mir gestern rein ins Wohnzimmer und sagte, man merkt sofort, ihr habt ein Mädel, ne? Ja, alles ja. Pink. Das ist so. Wolltest du lieber blaues Spielzeug sehen? Hab ich doch gerade. Der Wal war doch blau. Ja? Ja, ein rosa-blau-Wal sieht aber hier, doof aus. Aber hier, pass auf, ihr beiden Geocacher, ich habe noch was Schönes für euch. Jetzt, ich halte das mal hier in die Kamera. Achtung. Ein Pseudo-Signal. Ja! Ein Muggelfrosch. Und was habe ich hier? Ja, weiß ich nicht. Muss ich groß machen. Und eine Nerf-Gun. Oh, da steht Affe drauf. Sowas habe ich nie gehabt. Ja. Kann ich damit auf dem Bildschirm schauen, ne? Jetzt schießt sie jetzt gegen den PC. Oh, da war die halt die Augen zu. Aua. Hast du zufällig bei Facebook gesehen, das Video, was ich geteilt habe hier, diese mit dieser riesen Nerf-Gun? Ja, ja. Ey, da hat sich einer gebaut, die war locker so groß wie mein Schreibtisch. So leck mich am Murka. So 3 Meter Pfeile, was da rauskam. Uh-huh. Oh, ich habe ein Buch hier liegen. Soll ich dir was vorlesen? Guck mal. Oh, so was ist das? Achso, das sehe ich hier in meinem Handy schlecht. Ah, das ist halt mal vors Gesicht. Achso, ist das von Hoxillas oder was? Ja, das ist halt mal vors Gesicht. Ja, wenn das vors Gesicht hält, dann sehe ich was, weil das ist der Fokus, den ich in der Kamera habe. Ja, jetzt sehe ich es. Ah. Die Hux-Files, das erste Buch. Okay, und? Hast du schon reingelesen? Das oder? Schon durch. Ja, das ist gut. Hast du schon durch? Ja, das, die haben doch, glaube ich, mittlerweile schon ein zweites draußen. Das weiß ich nicht. Oh. Ja, ich habe diesen, ich habe doch diesen, dieses Manschkal hier, dieses bayerische Manschkal, was Töne macht, und das dient gerade in meiner Handyhalterung in der Tasse als Unterlage, damit es. Naja, okay. Oh. Nur so weg. So. Was, wer ist weg? Du bist weg. Aus dem Hangout. Oh, das gibt's ja gar nicht. Ja, wir haben den Hatti verloren. Liebe Raucherbalkongemeinde. Oh. Houston, we have a problem. Houston. We got a problem. Ist er wieder da? Nö. Gut, das Bild ist jetzt schief, das bleibt jetzt schief, weil ich habe jetzt, ich musste das Stromkabel noch da anschließen. Ja, das kannst du ruhig sagen, dass du im schiefen Turm von Pisa wohnst. Das ist ja, gar kein genau. Thema. Oder bist du gerade im Phantasialand? Die haben doch auch so ein schiefes Haus. Ich bin noch wieder da. Was stimmt? Hey, ach, bist du schon wieder da? Können wir aufhören mit der Trauermelodie. Alles klar. Gut. Muss ich mich so hinsetzen? So, ich schaue, wenn ich ein bisschen schief, dann bin ich wieder gerade, oder? Ja, ganz genau. Also, darum geht's ja nicht. So, da ist noch Strom drin. Ja, ihr Lieben. Ja, was ist denn ihr Lieben? Was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Abend? Ja, wir trinken, wir erzählen, wir machen und ja. So ganzen Kram und so. Aber ich möchte jetzt auch mal, um da jetzt eine gewisse Professionalität reinzubringen für unsere Playliste, wo wir noch keinen Namen für haben, würde ich jetzt gerne auch mal eine Pinkelpause einlegen. Und ich habe jetzt, ich hab ja auch einfach gesagt, es geht ja noch, also vielleicht nicht nur darum, Lieder, die wir schön finden, also auch Videos, die man gut finden. Ja, was Lustiges halt auch vielleicht, ne? Ja, ganz genau. Kurioses. Und ich würde, ja, ich würde gerne ein Video auf die Liste setzen von Genesis vom Album Invisible Touch von 1986 und zwar Land of Confusion. Und ich gehe jetzt mal auf Toilette. Sehr schön. Genau. Und wir hören uns gleich wieder. Genau. Und ich gehe eine rauchen und Gerard kann mal lüften bei sich. Genau. Bis gleich. Oh, die Aufnahme läuft noch. So, Hatti muss sein Mikro noch anmachen im Teamspeak und dann... Da seid ihr ja wieder. So, wir sind zurück aus dem Land, Land of Confusion. Land of Confusion. Ich hoffe, die Leute hören sich das dann auch alles an, weil das war nämlich schön damals. Ja, das war schon ein großes Stück Musik, was da gab. Ich versuche gerade mal hier was zu holen, noch, weil Phil Collins... ist ja begabter Schlagzeuger auch gewesen, ja. Lange Zeit. Ich habe hier jetzt da eine Trommel. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Ich werde verrückt. Ja, wir haben ja alles am Start hier. Deswegen ist das Labor ja so schön, ne? So. Ab jetzt trommeln wir nämlich unseren Podcast. Du musst die Trommel ein bisschen weiter weg machen, die ist ein bisschen laut, aber ansonsten ist es gut. Achso, dann stelle ich die hier unten hin, warte mal. Ja. So. Da, hält. Ja, perfekt. Geht. Genau so. Perfekt. Was kannst du uns jetzt trommeln? Ich könnte zum Beispiel das Originaltelegramm, was damals Robinson Crusoe getrommelt hat, immer auf seiner Insel. Das könnte ich kurz mal anspielen. Das geht ungefähr so. Aber hat natürlich keiner verstanden, weil. Doch, ich hab's verstanden, weil ich hab das mal auswendig gelernt. Er hat gefragt, wann ist Freitag? Thank God it's Friday. Sehr schön. Oh Gott. Ja, wenn du jetzt... Passt schon. Ich finde das mit der YouTube-Liste, das finde ich total schön, finde ich das super. Ja, das ist mal eine Idee. Stellen wir das mal dahin. So. Ich habe noch ein Becken. Oh, das war... ein Becken macht krass. Aber ich weiß nicht, ob das so... so geht. Gott, das hört sich ja wie so ein chinesischer Gong. Ja. Es ist Meditationszeit auf dem Raucherbalkon. Wir lehnen uns zurück. Om. Atmen Sie tief ein. Eure Augenlider werden immer schwerer. Wenn einer diese Videos jetzt sehen würde, Leute, ja. Ihr müsst auf den Raucherbalkon kommen. Wir können ab sofort können wir schnelles Internet. Klaus kann jetzt alles. Der könnte sogar nebenbei noch Kaffeebrühprogramme für seine Kaffeemaschine runterladen. Das würde sogar auch noch funktionieren. Ich habe ja gar keine Kaffeemaschine. Wie gibt's Kaffeebrühprogramme? Ja, das habe ich irgendwann mal bei dem Hohecker gehört. Ich weiß gar nicht, der hat Kaffee. Es gibt irgendwie Kaffeemaschinen mit USB-Stick. Also keine Ahnung. Ich glaube, die kann man runterladen. Gibt doch alles, oder? Warte mal. Doch, ich habe ich auch schon mal gehört, aber brauche ich das jetzt mal ehrlich? Also ich packe meinen Kaffee da rein, Wasser und dann stelle ich an. Ich brauche so keinen Brühprogramm. Der schmeckt. Kaffee-Brühprogramm USB mal eingeben. Programm vom USB-Stick starten, ausführen. Kaffee-Brühprogramm herunterladen. Geht das? Ich meine, ich habe das irgendwann mal gehört. Ach, was weiß ich. Das geht doch, oder? Da geht bestimmt irgendwas. Das lässt sich doch alles programmieren wahrscheinlich mittlerweile, oder? Ja. So. Ja, ich habe mir eben bei Amazon auch eine neue Kaffeemaschine bestellt. So, was hast du? Was gibt's da Schönes? Ich habe mir von der Senseo, da gibt's eine Senseo Switch, heißt die, 2-in-1. Hat eigentlich relativ gute Bewertungen. Du kannst quasi wie eine normale Senseo halt deine Tasse mitmachen, kannst aber auch auf Filterkaffee umstellen. Und so war das eigentlich so perfekt, weil wir trinken nicht so gerne, wir trinken nicht so viel Kaffee, deswegen auch eher so eine Kapsel- oder PET-Maschine halt bei uns. So eine ganze Kanne lohnt sich nicht. Wenn du aber Besuch hast, ist das, glaube ich, sehr praktisch für uns. Und dann haben wir mal geguckt, ich meine, so für 100 Euro kann man mal, ja, für eine normale Senseo bezahle ich das auch. Ne? Also, wir haben hier daheim so eine italienische da, wo du da die unten das Wasser reinmachst und dann hast du so ein Sieb, da haust den Kaffee rein und dann drehst du oben die Kanne oben drauf und dann stellst du auf den Herd, da kriegst du so 2-3 Tassen oder was raus. Weil ich persönlich trinke ja keinen Kaffee. Ah, okay. Ich würde mal eine sehr, sehr tolle, interessante Internetseite mal empfehlen. Kennt ihr alle das Problem manchmal? Du guckst eine Serie oder guckst einen Film und denkst dir so, geil, coole Musik. Hast gerade kein Handy am Start, um das Ding zu tracken oder so. Und da habe ich das Problem hatte ich den Tag, ich habe Scandal geguckt. Also ich gucke gerade Scandal, habe ich in meiner Hörspitzenfolge gemacht. Also hört alle Hörspitzen. Und ja. Die spielen nur 70er Jahre Funk-Titel aus den 70ern. Und es gibt eine Seite, die heißt Musikradar. Und da kannst du die Serie eingeben und dann kannst du auch noch die Staffel gucken und dann in Episode. Und es wird auch noch auf der Seite beschrieben, welche Szene gerade gespielt wird. Der und der macht gerade das und da wird jetzt das und das Lied gespielt. Total cool. Okay. Und gibt's gleich mit iTunes-Link und Amazon-Link. Die Seite heißt musikradar.de. Finde ich super. Das kannte ich auch noch nicht. Aber hast du nicht bei Amazon Prime sowieso dieses X-Ray-Zeug, die zeigen dir doch auch an, welche Musik dann läuft, oder? Ich hab das noch nie genutzt. Achso, weil ich hab das jetzt, ich schaue ja zurzeit diese Scrubs, die gibt's jetzt nochmal auf Amazon gerade. Mhm. Und da gab's eine Folge und da haben sie, im Hintergrund war immer so ein Typ mit Gitarre, der hat irgend so ein Liedchen vor sich hingespielt. Mhm. Ich hab die ganze Zeit gedacht, scheiße, den kennst du. Du kennst auch das Lied, aber du kommst nicht drauf und dann war das ganz nett, da konntest du da klicken und dann habe ich festgestellt, das war der Sänger von wie heißen sie jetzt? Man at Work mit seinem Solotitel. Okay. Und dann hast du gleich den Link dahin, wo du das Lied dann auch dir holen kannst. Das finde ich natürlich klasse, weil sonst ist ja mit Schlafen schon wieder nichts, ne? Wenn du das Lied gehört hast in der Folge und nicht drauf kommst, wer es war, dann musst du die ganzen CDs durchschauen. Nee, das war nämlich total lustig, weil ich habe nämlich ein Lied gehört bei Scandal und habe zufällig dann diese, da waren zwei Seiten, also unter anderem musikradar.de und da war noch eine andere Seite, mal gucken, ob ich die zur nächsten Raucherwirkung finde. Und da hatte ich ein Lied gehört, wo ich gesagt habe, das hast du doch schon mal in den 90ern gehört. Und na gut, du bist nicht so der Hip-Hopper, Klaus, ne? Und Gerard. Nee. Kennt einer von euch noch Arrested Development, Everyday People? Sagt mir jetzt nichts. Wenn du es hörst, das kennst du. Und das Lustige an der ganzen Sache ist nämlich, das ist im Original von Sly and the Family Stone. Und da habe ich ja mit Klaus bei der Woodstock-Folge noch gesagt, was haben die denn für eine Musik gemacht früher? Und das, du hast gesagt, die haben wirklich Funk gemacht. Also ja. Das ist ein Funklied. Dieses, das fand ich total lustig. Mittlerweile weiß ich auch, wie der Bassist heißt von Sly and the Family Stone. Larry Graham heißt der. Das ist ein ganz großer. Der hat ganz viel Zeug auch produziert, unter anderem von Earth, Wind & Fire. Der war damals auf Woodstock auch. Ja, aber genau, Woodstock müssen wir auf jeden Fall nochmal, glaube ich, einen zweiten Anlauf machen und auch ein paar Leute einladen. Also das haben wir, der eine oder andere hat mir geschrieben, er wäre gern dabei gewesen. Das müssen wir nochmal angehen. Ich weiß gar nicht, ach nee, du hast, es gibt gerade ein aktuelles Video von deiner Combo irgendwie, ne? Ja. Und das habe ich mir angehört und habe gedacht so, cool, das habe ich in der Disco immer aufgelegt. Ja, Brickhouse. Ja, Brickhouse, das ist doch aber gar nicht von den Dings, ne? Das ist nicht von den Blues Brothers, ne, aber es passt halt ins Portfolio, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Weil du brauchst natürlich auch mit so einer Blues Brothers Combo, brauchst du so ein paar Dinger zum Wegtanzen auch noch hinten raus, ne? Weil nur mit Blues Brothers kommst du nicht durch. Dann habt ihr in eurem Portfolio habt ihr bestimmt auch Earth, Wind & Fire mit Sicherheit, oder? Earth, Wind & Fire haben wir noch nicht. Wir haben Tower of Power haben wir dann drin. Das ist so ein September. Das wäre doch der Brüller für euch. Ja, das wäre cool, aber da haben wir keinen, der singen kann. Das ist ziemlich hoch. Do you remember? Ja. Ja, gut. Ja. Das ist nicht so ganz die Tonlage vom Holger und mir an der Stelle. Ja, nee, klar haben wir auch ein paar Nummern, die nichts direkt mit den Blues Brothers zu tun haben, aber es passt vom Sound her gut rein. Okay. Ah, habt ihr noch was zu trinken? Ja, ich habe noch was. Meins ist gleich leer. Ja, dann müssen wir wieder was auf die Liste setzen, damit du Getränke holen kannst. Nee, ich dachte, warte mal. Ah, hier. Wir haben noch eins, ein zweites in Reserve. Ah, gucke, geht das noch. Das geht noch, ja. Da geht noch was. So. Gut. Ach so, Gerard ist ja allein daheim. Dann war ja gar nichts, mit Laternen gehen und nix, oder? Jetzt am nee, Westen, oder? Ich hab mir den Zug gestern zusammen mit dem Bob angeguckt, der hier vorbeiging. Ah ja, okay. Das war es dann. Ich hatte zwar so ein Märkchen gekauft, bei der Feuerwehr, weil die kommen ja von hier immer von Haustür zu Haustür klingeln und fragen, wer so ein Märkchen will. Und hab dann, wo ich die Tür zumacht, habe ich gemerkt, eigentlich hast du gerade Geld umsonst rausgeschmissen, weil deine Tochter ist ja nicht da. Ja. Aber wie Märkchen kaufen? Ist das nicht vom Kindergarten aus oder irgendwas? Nein, bei uns macht das ja regelt das alles komplett die Feuerwehr hier. Und die macht den ganzen Zug halt. Und dann gehen die immer von Haus zu Haus, also das ganze Dorf, und verkaufen halt diese Märkchen für eine freiwillige Spende. Quasi gesehen. Ach so. Und ja, der eine gibt mehr, der andere weniger. Bei uns lohnen sich die Tüten aber auch noch. Also da muss ich sagen, dass man 605 Euro gibt, ist man dann noch gut mit bedient. Also. Ja, bei uns ist es immer so Kindergarten oder Kirche oder irgendwer richtet da was aus. Ja, wir sind hier eins der wenigen Dörfer, die das noch als komplettes Dorf machen. Ich weiß, dass andere Dörfer hier im Hintergrund oder wie über Palmberg und die größeren Städte, die haben dann 3 oder 4 Kindergärten und jeder Kindergarten möchte gerne seinen eigenen Zug machen. Weil ich auch nicht nachvollziehen kann, weil so ein größerer Zug mit allem Mann finde ich schöner wie so eine Kindergartengruppe. Bei uns ist immer das ganze Dorf auf die Beine. Ja, wir haben es gestern halt gemerkt, wo wir zum Auftritt gefahren sind, da standen wir öfter im Stau, weil da irgendwelche Laternenzüge vorbeigelaufen sind. Naja, das ist halt so. Gut. Ja. So, Hatti, was haben wir sonst noch? Pottwichtel hatten wir schon, oder? Müssen wir ja erwähnen, ist ja Pflicht für uns, ja, das zu erwähnen. Pottwichteln hatten wir auch schon. Und wir haben unsere neue YouTube-Liste. Ich meine, genau, das ist eine gute Idee. Das ist eine schöne Idee. Also ich würde mir gerne ein Brot schmieren. Vielleicht kann Gerard ja mal was auf unsere YouTube-Liste packen. Ja, vielleicht machen wir dann mit der YouTube-Liste dann auch die Folge zu für heute, oder? Ganz genau. Also ja. Gerard darf jetzt noch einen draufhauen für die YouTube-Liste. Ja, was ich ist die letzte Zeit ein unheimlich schönes Lied immer wieder finde. Ich würde gern von Tabaluga und Lilly, von Peter Maffay, das Live-Konzert, würde ich gern das Drachenlied nehmen. Ja. Okay. Prima. sind wir heute gut bestückt schon für die YouTube-Liste. Ja, genau. Ja, dann könnt ihr euch das kurz anhören und wir melden uns gleich wieder. Okay. So, mein Brot ist da. Wir können loslegen. Alle haben Tabaluga gehört, das Drachenlied. Kannte ich gar nicht, aber ist schön, gefällt mir. Kanntest du das, Klaus? Okay. Nee, ich bin da auch etwas überrascht, aber ich dachte, ich hätte Tabaluga. Ist das von der ersten Tabaluga-Scheibe? Das ist von der allerersten Tabaluga, echt? Ja. Das ist von der Live-Aufführung von Tabaluga Lilly. Ich war ja damals auf dem Musical ist es ja eher von Peter Maffay. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile, aber ich glaube, 4 oder 5 CDs von. Am Samstag fährt nächste Woche, oder jetzt, nee, heute noch nächste Woche Samstag fährt mein Vater auf die Neuaufführung. Ich habe leider keine Karten mehr bekommen. Aber dem ersten Konzert halt war halt die 3 ersten Alben zusammengefasst als Musical in Dortmund in der Westfalenhalle. War unheimlich schön. Okay. Der Herr Maffay. Tja. Den gab es bei uns öfter daheim. Mein Vater ist großer Maffay-Fan gewesen damals. Ja, hier immer noch. Also ja. Sobald hier ein Konzert in der Ecke irgendwo ist, wird da hingefahren. Genau wie zu Marius im Endeffekt. Ne? Du allein kannst mich verstehen. Genau. geht nebenbei auch mit 2 Griffen. Aber das lassen wir jetzt für heute. Ja, in diesem Sinne, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.